Es ist sehr dunkel. Von seinem Platz hinter einer kleinen Mauer beobachtet Carsten Zara, was vor der fünften Garage geschieht. Er sieht einen VW-Transporter mit geöffneten Türen. Der Laderaum ist voller Kartons. Jemand sitzt am Steuer und wartet. Zwei andere Personen bringen noch einen Karton aus der Garage und heben ihn auf den Sitzplatz neben dem Fahrer. Die Türen werden geschlossen, der Motor springt an und der Transporter fährt langsam davon. Die beiden Leute gehen in die erste Garage und zünden dort eine Kerze an. Leise geht der Detektiv bis zu der offenen Garagentür. »Na?« sagt er dann ruhig. »Wo bringt Chris die Spraydosen denn hin?« Ulla schreit auf. Sie und Leo versuchen, an Carsten Zara vorbei ins Freie zu laufen. Diesmal ist der Detektiv schneller. Er kann Leo am Arm festhalten. Da bleibt auch Ulla stehen. »Hey, was soll das?« ruft sie. »Lass mich los, Mann!« ruft auch Leo. »Ich möchte nach Hause gehen!« »Nach Hause? Ich glaube, das ist keine gute Idee.« »Wieso denn, Mann?« »Weil die Polizei dort auf dich wartet, Leo. Und auch hier werden sie sicher bald sein.« »Na und? Das macht doch nichts, weil...« »Weil die Spraydosen weg sind, wolltest du sagen, oder? Es geht aber nicht um Spraydosen, Junge. Es geht um Mord.« »Mord? Hey, bist du verrückt, Mann?« »Habt ihr die Sirene nicht gehört? Guck mal, da hinten. Seht ihr das Licht und den Rauch über den Häusern? Der Brandstifter hat wieder zugeschlagen und diesmal gibt es Tote und Verletzte.« »Scheiße«, ruft das Mädchen. »Wer macht denn sowas?« »Tja, Ulla, wenn ich das wüsste. Die Polizei hält Leo für den Täter.« »Hey Mann, das ist totaler Quatsch«, ruft Leo. »Wann soll ich das denn gemacht haben? Ich war doch die ganze Zeit hier und habe...« »Und hast mit deinen Freunden Spraydosen weggebracht, stimmt's?« »Scheiße!« Die beiden Jugendlichen beginnen zu verstehen, dass ihr Problem mit den Spraydosen nicht vorbei ist, sondern im Gegenteil, nun erst richtig beginnt. »Was sollen wir denn jetzt machen, verdammt nochmal?« ruft Ulla und beginnt zu weinen. Leo legt seinen Arm um ihre Schulter. Er sieht genauso ratlos aus wie seine Freundin. »Tja«, meint Carsten Zara, »wir müssen versuchen, den Brandstifter zu finden.« »Na super, und wie soll das gehen?« fragt Leo. »Bei drei von den vier Tatorten ist mir etwas Seltsames aufgefallen, etwas, bei dem du mir vielleicht weiterhelfen kannst, Leo. Es ist nur eine kleine Chance, aber wir sollten sie trotzdem nutzen.« »Und was soll das sein?« »Es hat was mit Graffiti zu tun. Damit kennst du dich aus, oder?« »Na schön«, meint Leo. »Wir können es ja mal versuchen.« »Okay, dann kommst du jetzt mit zu mir. Und du, Ulla, rufst Leos Oma an und beruhigst sie. Die arme Frau macht sich große Sorgen. Sag ihr, dass Leo in Sicherheit ist.«